Herzlich willkommen hier zu unserem ersten Podcast von Nerdy by Nerds. Weil das gerade der erste ist, möchten wir uns eigentlich auch gerade schnell vorstellen. Gerade hier neben mir, der Fonso. Ja, ich bin der Fonso. Ich bin hier der zeichnerische, für den Kunst verantwortliche Nerd. Meine Spezialität liegt bei Manga, Cartoons. Auch arbeite ich viel mit Photoshop und versuche auch die Homepage ein bisschen gestalterisch mehr aufzubessern. Gut, dann machen wir da gerade einen dran weiter. Ich habe hier noch den Butch nebenan. Hallo zusammen, ich bin bei Nerdy by Nerds der Typ für den Film. Ich bin auch selber schon dran, kleine Filme zu drehen. Dann haben wir hier noch den Andy. Ja, euren Retro-Nerd und Spezialist für die Welt vom Speedrunning. Außerdem ist Musik eine Leidenschaft von mir und ich werde vielleicht in näherer Zukunft auch musikbezogene Blog-Einträge verfassen. Okay. Ich bin eigentlich der, der viel gamet, also wie eigentlich alle von uns, kann man da sicher noch anhängen. Jetzt, gerade noch wichtig an dem Punkt eigentlich, wo sind wir da? Also wir befinden uns da tatsächlich in unserem Nerd-Hauptquartier. Was heisst das? Was haben wir da gerade angeschafft? Ich bin selber leider nicht dabei gewesen, ich war verhindert, aber Jeremy, du kannst uns da sicher erzählen, wie das gegangen ist. Ja, also da vor uns breitet sich gerade der 50 Zoll Plasmafernseher über die Hälfte von der Wand aus. Das stimmt jetzt nicht. Aber das stimmt sogar. Es ist wirklich wahr. Ich bin selber immer wieder erschrocken, wenn ich da reinkomme. Es ist wirklich ein tolles Nerd-Zimmer. Neben dem Plasmafernseher haben wir da das IKEA-Möbel gefüllt mit Games, DVDs, sonst Controllers. Und gerade vor dem Plasmafernseher steht unser brandneues Sofa. Es ist äußerst bequem und hat auch Platz für alle Nerds von Nerdy by Nerds. Muss es so sein? Es ist auch das Ziel, dass dann unter dem Plasmafernseher sich unsere ganze Konsolensammlung ausbreitet. Zwei PS3s. Wobei eine davon leider kaputt ist, aber das ist egal. Hauptsache eine geht. Ja. Zwei N64. Genau. Wissen wir auch nicht, warum wir zwei brauchen, aber wir haben jetzt gerade zwei. Wir haben eben noch so einen alten, kleinen HD-Fernseher nebenan und dort wäre jetzt noch ein zweite 64 angeschlossen. Einfach so für zwischendrin, wenn man gerade am Respawnen ist oder wenn man ja sonst gerade nichts tut. Dann haben wir natürlich noch gerade eine Xbox da liegen. Nicht speziell Wii ist manchmal noch leihweise gerade da, müssen wir noch anschaffen. Super Nintendo ist in Planung. Ja. Bin ich am schauen, dass wir natürlich noch Super Nintendo haben. Ja, also es wäre schon schön, wenn wir jetzt da wirklich alle Konsolen an einem Fernseher angeschlossen hätten. Ja, sind wir natürlich mit Gameboys ausgestattet. Ja, also wenn eben einer gerade irgendwie rausgeht, dann wollte er doch irgendwie weitergeben. Aber genau. Mal schauen, da müssten wir auch noch ein bisschen die Gameboy-Sammlung, die Spiele-Sammlung, ein bisschen aufstocken. Das sehe ich gerade. Was vielleicht noch ist, geht noch auf unsere Homepage www.nerdybynerds.wordpress.com. Weil es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd da, wenn wir das erzählen, also schaut es euch doch einfach an. Wir werden da sicher noch ein paar Bildchen online stellen, dass ihr das auch noch seht. Sicher cool wurde, es wird noch einiges gemacht. Also vielleicht schnell näher in die Zukunft, das haben wir da noch geplant. Ja, nächste Woche am Dienstag kommt wahrscheinlich unser 5.1-System. Wir wollen nicht auf exzellenten Sound verzichten. Nachdem kommt natürlich noch eine Wandhalterung. Weil der Fernseher steht momentan auf dem Gestell und das ist ja schon überladen mit Konsolen. Damit das auch ein bisschen schön geordnet aussieht. Und dann werden wir das Zimmer ein bisschen designen mit Poster, was wir also gerade rum haben. Damit ja das auch schön wie ein Nerdzimmer aussieht. Wir haben hier sogar eine alte Kartonverpackung rumliegen von einem Nintendo Entertainment System. Sieht eigentlich schlecht aus, ein bisschen alt, aber macht sich sicher gut. Worum geht es eigentlich in dieser Folge? Natürlich die Vorstellung ist Sainten, aber viel mehr möchten wir euch jetzt ein bisschen unsere Meinung, unsere Kritik oder unsere Vorstellungen erzählen zu einem Spiel, Skyrim heisst es. Der Entwickler ist Bethesda, genauso auch wie der Publisher, das ist hier im gleichen Haus. Vielleicht ganz kurz, wir wollen hier eigentlich keine News machen, aber gleich so storymäßig, was weiss man da schon, was weiss man auch sonst drumherum? Was ich hier gelesen habe, es wird da so eine Gegend sein. Skyrim ist ein Landstrich in dieser Welt, wo Elder Scrolls schon seit einigen Serien beschreibt. Und dieser Landstrich ist durchzogen mit Krieg und politischer Unruhe. Die Heimat von der Nord. Ja, es ist auch dementsprechend eine Schneelandschaft. Über die Story ist noch nicht so viel bekannt. Es soll 200 Jahre nach dem Ereignis von Oblivion spielen. Es sollte natürlich auch Drachen beinhalten. Das ist auch das Highlight, das viele erwarten. Hat man nicht schon Drachen im Oblivion gehabt? Bin mir gar nicht mehr sicher. Am Schluss hat es einen Drachen gehabt. Aber, ja. Haben wir nicht noch eine Drachenrüstung bekommen, oder? Also die Drachen werden im Zentrum der Geschichte stehen. Es wird auch darum gehen, dass man die Drachen tötet. Eventuell wird da irgendwie auch etwas möglich sein, da ihre Fähigkeiten zu übernehmen. Ja, auch erwähnt werden sollte, dass eine neue Engine zum Einsatz kommt. Creative Engine. Creative Engine, ja, richtig. Bringt das auch die üblichen Vorteile von einer neuen Engine? Bessere Weitsicht, allgemein bessere Detailansicht. Richtig, und auch nicht zu vernachlässigen, KI sollte verbessert werden. Dass jetzt da die Dorfbewohner, die man kennt, die in der Stadt rumlaufen, halt noch mehr Aktionen machen. Dass ihr Tagesablauf noch realistischer ist, so die ganze Geschichte. Genau, dass das Geschehen um dich herum nicht einfriert, wenn du jemanden ansprichst. Details, aber ich denke, wir wollen hier eigentlich gar nicht so fest auf das eingehen. Wir haben hier alle Oblivion gespielt. Was haben wir in Oblivion gut gefunden? Was soll dementsprechend behalten werden für Skyrim? Umgekehrt, was haben wir schlecht gefunden? Was müssen wir ändern für das neue Spiel? Und dann möchten wir dann gegen Schluss auch noch schnell ein bisschen Wünsche äußern. Was wäre denn wirklich cool, wenn das als Feature, als neue Feature wird in Skyrim eingeführt werden? Und jetzt frage ich doch einfach ganz schnell hier den Fonso, fangen wir gerade an, oder? Reihum. Was hat jetzt dir zum Beispiel wirklich gefallen bei Oblivion, wo du sagst, boah, das war super gewesen, das wollte ich wieder haben für Skyrim? Sehr gefallen haben mir die Landschaften. Es war sehr schön gewesen, wie gross das ist. Und auch die Details, es hat wirklich schön ausgesehen. Burgen, Ruinen, auch Dungeons, die haben mir sehr gefallen. Aber vor allem hat mir das gefallen mit den Gilden, dass man verschiedene Gilden können rein, man hat auch die Arena können, in verschiedenen Kulten mitmachen. Recht gut gewesen. Auch schon jetzt sind Charaktere ziemlich gut gewesen. KI, ja. Sie sind schon jetzt ziemlich überzeugend gewesen, finde ich. Ich kann auch die Landschaft zu erwähnen. Sie ist wirklich beeindruckend, wenn man das erste Mal dort rauskommt. Dann ist man erschlagen und denkt, wow. Und man kann ab dann wirklich frei. Das ist auch nicht die Welt für mich. Das und sie hat wirklich, muss ich sagen, die exakt richtige Größe. Es wäre nicht sinnvoller, wenn sie noch grösser ist, aber dafür kahler und langweiliger. Es ist genau richtig so, wie es ist. Also das Kampfsystem und mit den ganzen Fähigkeiten, die Rollenspielelemente, habe ich sehr gelungen gefunden. Es hat klar immer gewisse Designfehler drin, aber ganz vermeiden kannst du die nie. Alles in allem sehr gut. Und auch das Kreative wie Zauber erstellen, Sachen verzaubern, ist wirklich gelungen gewesen. Ich muss neben dem erwähnen, dass ich das Spiel heute noch spiele. Das ist ja das Wunderbare an Oblivion. Es ist nie fertig. Man hat immer noch Möglichkeiten, dort noch irgendetwas zu suchen oder die Figur noch ein bisschen weiter zu trainieren. Es ist ein Spiel, das kennt eigentlich kein Ende und das ist die grosse Stärke von dem Spiel. Oder fährst ganz einfach einen neuen Charakter an, wo du ganz anders spielst und paff, hast wieder 40 Stunden gratis drauf. Ich habe zum Beispiel vor kurzem angefangen, einen Beschwörer zu killen, was auch eine Herausforderung darstellt. Das ist ein Spiel, das lohnt sich, das zu kaufen. Ja, ich denke gerade, wenn man da würde jetzt ausrechnen, wie viele Spielstunden Spass pro Franken ich jetzt da noch bekomme, gerade jetzt, wo es älter ist, also sicher top für die, die es noch nicht gespielt haben. Rollenspiel wirklich gerne haben, westliche, schaut es euch sicher noch an. Beste Game of the Year Edition natürlich. Ja, natürlich noch ein gerade mit dem Add-on dazu, Shivering Isles. Ja, was hat mir sicher noch gefallen? Es ist schon kurz erwähnt worden, man kann sich selber Zauber basteln. Also man ist da nicht nur angewiesen auf das, was einem dort entwickeln kann. Man kann sagen, hey, ich wollte jetzt einen Zauber, wo der Gegner kann zu meinem Verbündeten machen. Und dann kann man dem Zauber gerade noch einen Namen geben. Wirklich coole Sache. Verknüpft eigentlich mit dem sehr ähnlich. Man kann seine Rüstungsteile selber verzaubern. Man kann denen Effekt geben, habe ich auch sehr cool gefunden. Was ihr bitte, bitte, liebe Entwickler in Skyrim, auch nicht dürfen ändern, die wirklich zahlreichen Nebenquests. Sehr spaßig und es ist wirklich nicht WoW-Style. Also ich mag mich jetzt gerade an keine Quest erinnern, wo es heisst, dort 15 Troll sammeln wir 25 Pfoten von dem Bär oder so, sondern es ist wirklich immer irgendetwas anderes und das macht einfach wirklich Spaß. Ja, das hat total wirklich gute, lustige Ideen in diesen Nebenquests. Ja. Also man muss ja auch sagen, wenn man jetzt hier in ein Haus geht, findet man ein Buch, dann hat man hier 3 Seiten zu lesen und dann hat man eine schöne Kurzgeschichte. Das ist ein riesen Aufwand und ich wüsste jetzt nicht, was da alles für Bücher hat. Ja, sie sind sogar teilweise noch fortgesetzt. Also wenn man ins nächste Haus einbricht, Bibliothek durchstöbert, findet man Teil 2 von der Geschichte, die man in einem Büchlein gelesen hat, im Gebäude vorher. Also da haben sie sich auch wirklich noch Mühe gegeben. Ich erinnere mich da an das, wie hat es geheißen, das Lüsterne oder die Holde Maid mit dem Streitkolben. Ja, genau. Also teilweise doch sehr zweideutige Sachen, sehr unterhaltsam. Lohnt sich das auch noch zu lesen? Kommen wir mal zum Teil, wo wir finden, sollte anders gemacht werden im Nachfolger. Ja, was fällt mir da ein? Natürlich, dass es mit dem Skilling ein bisschen kompliziert ist. Also wenn man das erste Mal einsteigt, dann kann man den ersten Charakter vergessen. Der wird der geht tot sicher in die Hose. Spätestens, wenn man im Internet ist, merkt man, okay, ich habe da wahrscheinlich alles falsch gemacht. Ich habe erst vor kurzem in einem Internet-Guide nachgelesen, wie man den perfekten Charakter macht. Das ist unglaublich aufwendig und ich habe ihn immer noch falsch gemacht. Und dann ist natürlich auch, gibt es den Nebeneffekt. Wenn man sich falsch skillt, dann werden die Waffen schlechter, die man sammelt. Wenn man sie zu früh einsammelt, dann hat man ein Schwert, zum Beispiel das stärkste Schwert, Schwert von der Umbra. Wenn man das früher sammelt, dann wird das schlechter sein als jedes Schwert von einem Bandit auf der Straße. Ja, das Game verlangt, dass du frühzeitig grindest und dich auf Maximum tust, sonst sind alle legendären Quest-Sachen nutzlos. Und eigentlich sollte es erst, wenn du wirklich auf einem High-Level bist, anfangen, Gegenstände zu sammeln. Also das ist jetzt vielleicht nicht ganz klar rausgekommen, muss man vielleicht noch ein bisschen unterstreichen. Man hat ein Level-System, man levelt auf, aber es ist nicht so, dass es Gebiete gibt mit schwachen Gegnern und Gebiete mit starken. Sie leveln mit. Genau. Die Umgebung ist stets eigentlich an dir angepasst. Das heisst, auf der einen Seite ist das Spiel zwar vielleicht auf Level 1 durchspielbar, weil sich alles an dir anpasst, aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass wenn ich wirklich schon voll High Level bin, ich habe hier meine krasse Axt, ich habe meine krasse Rüstung, laufe ich aus der Stadt, ich treffe irgendeinen hundsgewöhnlichen Bandit, und der ist plötzlich brutal stark, weil der halt einfach mit mir mitlevelt. Dann hat der Hundskommune-Bandit auch die mega krasse Tedra-Rüstung. Ja, als legendär beschrieben vom Spiel. Genau, er hat auch die ganz krasse Axt und das kann einfach nicht sein. Ich rede hier für uns alle, das Level-System bitte. Und vor allem, dann klassischer das Gemeine ist ja auch, die levelt immer mit, egal ob du gut levelst oder nicht. Genau, also wenn du dich... zusätzlich bestraft. Genau, wenn du dich also, wie vorher beschrieben, eigentlich verskillt hast, dann levelt die Gegner nicht nur mit, sondern sie überholen dich sogar. Das heisst, das Spiel kann immer schwerer werden. Die Lösung dazu ist eigentlich neu anfangen oder Schwierigkeitsgrad abschrauben. Und das kann es irgendwie auch nicht sein, weil das ist dann recht frustrierend. Das könnte man natürlich ganz einfach ändern. Eben, wie angesprochen vorher, man könnte die Karte so gliedern, dass gewisse Bereiche schwerere Gegner beherrschen. Siehe Fallout. Ja, dass man, wenn man einen Charakter anfängt, in gewissen Gebieten einfach keine Chance hat, weil man dort die grossen Reue hat, die einem mit einem Schlag töten könnte. Aber es gibt dann immer noch die Herausforderung, als Low-Level dort anzugehen und vielleicht noch ein schönes Schwert, das ganz selten ist. Wenn man sehr vorsichtig ist. Genau, und an einem Tag, plötzlich, Tag hat man es mal geschafft, mit weiss nicht wie viel Potions oder Zauber, die man durchlässt, aber man hat es jetzt geschafft, dort durchzukommen. Und dann hat man das Schwert. Man hat es wirklich ein Erfolgserlebnis und man hat dann auch ein Schwert, das wirklich stark ist, egal auf welchem Level ich das hole, und das ist auch etwas Spezielles. Genau, oder man sollte vielleicht auch in Betracht ziehen, dass gewisse Quests, die du machst, die wirklich vom Game dir richtig aufgedrängt werden, und spezielle Belohnungen haben, dass die vielleicht mitleveln. Es ist ja nicht optimal, aber es ist immer noch besser, als wenn du ein wunderschönes Schwert hast, das aber schwächer ist als jedes Hundskommune, das du irgendwo bei einem Schmied kaufen kannst. Genau, Main-Quests sollten angepasst sein, aber so Schätze, also Treasures, die man findet, die sollten, wo versteckt sind, sollten vielleicht schon Gegner beinhalten, die vielleicht ein bisschen stärker sind, aber dann muss man eben vorsichtiger sein. Und dann gerade halt mal drauf los oder eben nicht. gehen trainieren und dann wieder probieren. Und genau. Sonst, das muss man immer sagen, bei dem Publisher, gebt euch Mühe bei der Lokalisierung. Genau, also bitte, wenn ihr das Spiel rausbringt, wirklich so, dass man könnte meinen, es ist fertig. Also wir reden hier auf der einen Seite von Bugs, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, von der Lokalisierung. Also es kann nicht sein, dass wenn ich ein Spiel reinlege, das ich neu gekauft habe, ich kann Deutsch auswählen, dass dann jeder zweite Satz gleich auf Englisch ist. Oder auf der anderen Seite, dass es vielleicht auf Deutsch ist, aber weil halt einfach die Texte nicht angepasst sind, einfach meine deutschen Texte immer aus dem Frame raushängen, dass ich einfach immer nur den halben Satz auf dem Screen habe, weil er dort einfach nicht mehr Platz hatte und da sieht einfach schlampig aus. Gewisse Dialoge nicht übersetzt worden sind und die Person dann einfach gar nichts sagt. Genau, da gibt es auch, dass sie einfach still dort steht und dumm schaut. Oder es geht so weit, dass so absurde Namen vorhanden sind, starker Trank der Lebensenergie Wiederherstellung, dabei kann man einfach Heiltrank sagen. Das kann dann auch wirklich beim Gameplay ein Problem geben, wenn man eine Beschreibung von einem Gegenstand liest und dann das Gefühl hat, ja, das sollte doch da irgendwie den Effekt haben, aber dann merkt man, genau, ja, es ist, wird dann in die Irrung geführt, weil eine Beschreibung von Sachen, die man sollte wissen, einfach nicht nur unvollständig, sondern einfach falsch ist. Also es ist wirklich Google Translator, was man dort teilweise findet. Und sonst noch, vielleicht sich mögen, dass es flüssig bleibt. Es ist nicht immer so gewesen. Es hat manches Problem gegeben. Und es hat viele Berichte davon gegeben, dass Spielstände so schlimm verpackt sind, dass man keine andere Wahl hat, als neu anzufangen. Vielleicht jetzt noch schnell, ich habe vorher erwähnt, ich habe wirklich das Ganze mit dem Rüstungmachen super gefunden. Ich habe das toll gefunden mit dem Zaubermachen. Aber jetzt beim Erstellen von Rüstung habe ich einfach herausfinden, dass es einfach möglich ist, sich selber schnell mit doch recht wenig Aufwand eigentlich eine Rüstung zu basteln, wo einem einfach 100% Schild gibt. Das heisst, ich bin unverwundbar. Oder 100% Chamäleon, was der größte Gamebreaker überhaupt ist. Genau, ist eigentlich ähnlich mit Unsichtbarkeit. Also man kann es mit Unsichtbarkeit vergleichen. Bedeutet, ich kann einfach durchlaufen, ich kann alles klauen. Das Game ist einfach gespoilt irgendwie. Und du kannst alle Leute angreifen, es passiert nichts. Genau, und das finde ich, klar kann man sagen, es ist lustig. Watch es nicht, mach es nicht und du hast dein normales Game. Das ist auch der Weg, wo ich gegangen bin. Aber ich finde, so etwas sollte doch irgendwie nicht möglich sein. Es sollte doch immer noch eine Herausforderung bleiben, auch vom Spiel aus. Die ganze Freude bleibt dann auch weg. Ja, am Anfang denkt man sich, hey, wirklich super cool, bis man zwei Leute umgebracht hat. Und dann denkt man, eine kleine Herausforderung wäre jetzt eigentlich doch wieder nicht schlecht. Eben, damit man da die Rüstungen verzaubern kann, muss man mit Magier gilden. Und beim Oblivion war es wirklich so, wenn man etwas erreichen wollte, dann musste man Magier werden. Wir hätten nicht einfach einen Krieger machen können, der dann auch wirklich ein Meister ist vom Schwert und mit dem dann später auch sehr stark ist und alle Gegner besiegen könnte. Es ist nur sinnvoll, das zu machen, wenn man vorher ein Magier war. Und es ist ja ein RPG und dann will man auch vielleicht eben seinen Charakter mit so einer fixen Idee im Kopf umsetzen und nicht sich am Game anpassen, nur weil es Balancing. Stichwort Balancing. Also, es ist wirklich der Magier, der eigentlich teilweise dominiert. Vielleicht auch kurz zu den Skills. Man hat Fähigkeiten wie Schleichen etc., wie gut man mit Leuten kann reden. Und der Magier hat einfach am Schluss wirklich die Möglichkeit, ich zaubere mir jetzt einfach temporär schnell so und so viele Attributspunkte auf jetzt die Fähigkeit und kann jetzt quasi für, ich sage jetzt mal, 5 Minuten so gut schleichen wie jetzt eine Diebesklasse, die da mega lange hat für das müssen leveln. Und so sticht es eigentlich auch alle aus. Und was auch noch dazu kommt, ist ganz klar der Vorteil. Der Magier hat mega viel Magie. Und so hat er eigentlich auch wieder viel mehr Türen, die ihm eigentlich aufstehen, was ihn ein bisschen overpowered macht, kann man so sagen. Genau, das Beschwören zum Beispiel. Das war auch noch etwas gewesen. Ja, also eben wie ich gesagt habe, ich habe eine Beschwörerklasse gemacht. Und das ist etwas, was ich sehr spannend gefunden habe. Wir können doch eigentlich jedes Monster in dieser Spielwelt beschwören. Aber es ist dann doch nicht so lustig. Es ist schwer zu killen. Und wenn man dann das stärkste Monster beschwört, muss man merken, ja, es geht Jahre, bis das mal etwas erreicht hat. Also es ist eigentlich ein Magier-Skill, der in dem Sinn nicht so etwas bringt. Man kann nicht sich zum Beschwören machen. Man kann höchstens etwas beschwören und vielleicht mit etwas anderem supporten. es läuft auf den normalen Kampfmagier raus, wo alles kann eigentlich. Und eben, ja. Das, was eigentlich wichtig ist, sie haben dort etwas vergeben. Sie haben eine super Spielwelt mit sehr vielen Kreaturen gehabt, aber man hätte eigentlich nicht alle können beschwören. Das wäre so ein einfaches Feature gewesen, zum noch integrieren. Und dadurch, dass eben ja die Gegner noch mitleben, dann wäre die Schwierigkeit auch nicht viel stärker. Nein, man muss immer neu haben. Ja, was dort natürlich dann auch noch toll wäre, wenn man dann 2 oder 3 oder 5 Kreaturen kann beschwören, nicht nur eine. Weil eine das kann meistens aber, nicht viel... Das ist so weit möglich, mehrere zu kontrollieren, wenn ich mir jetzt das gerade recht überlege. Du müsstest es selber kombinieren. Also, wenn du etwas beschwörst, hast du das eine Viech. Dann ist nur das Stärkste sinnvoll. Und dann kannst du vielleicht noch etwas befehligen. Also, wenn du das Neue beschwörst, dann verschwindet das Letzte. Ja. Ja. Oh, schade. Okay. Und das macht dann eben, also es ist dann auch häufig nicht so stark. Also der stärkste, der Sturm-Atronarch, der hat wirklich nicht so viel zu sagen gehabt, muss ich sagen. So, meint ihr, wir können jetzt mal kommen zu den Wünschen für den Nachfolger. Genau. Ja. Ich finde jetzt mal, auf dem erstmal aufbauen, was Oblivion gebracht hat. Und viele Detailverbesserungen einbringen, mit noch etwas mehr Kreativität beim Erstellen von Zaubern und Rüstungen und so Zeugs. Und Balancing und das, was wir alles gesagt haben, verbessern. Und so Details wie Pferd einen grösseren Sinn geben, so Kampf auf so Pferde, das wäre etwas, was sich viele gewünscht haben. Well, auch, dass du eben zum Beispiel das Pferd auch im Red Dead Redemption. Dass du ein Pferd hast, dass das dann auch dein Pferd ist, nicht irgendwie, ja, du kannst das nächste beliebige nehmen, sondern dass das dann auch irgendwie in deinem Stall steht und dass das dann nicht verschwindet. Dass du irgendwie, ja, es ist immer schön, wenn du dann dein eigenes Pferd hast und dann hast quasi eine Beziehung zu dem Pferd, wo du dann auch vielleicht ausrüsten kannst mit einem neuen Sattel, mit vielleicht und etwas vielleicht. Wie eine Rüstung. Ja, eine Rüstung, die du fürs Pferd kannst kaufen, die du nicht extra musst runterladen für etwa 400 Microsoft Fantasiepunkte, wäre vielleicht auch noch schnell zu erwähnen. Und da könnte ich vielleicht auch noch rasch einen lustigen Bug einwerfen. Ich kann jetzt hier gerade schon spoilern, das Game ist ja so alt, man wird, wenn man bei der dunklen Bruderschaft ein bisschen genug weit sich da hochschafft, wird man irgendwann so ein dunkles Ross bekommen. Wo nicht sterben kann. Yeah. Ganz coole Sache, ist wirklich cool. Ich habe mich da mega drauf gefreut und so, sieht auch cool aus. Und dann habe ich reiten mit dem etwa 5 Minuten umeinander und plötzlich habe ich den Bug, dass das Pferd einfach noch langsamer ist, als wenn ich würde laufen. Es läuft die ganze Zeit im ultimativen Schritttempo, egal, auch nach dem Restart von der Konsolen etc. Und da hat mich recht angeschissen. Also einfach nochmal schnell so zum Stichwort Fertigspiel. Genau. Ja, was haben wir noch für Wünsche? Also zum Beispiel, meiner Meinung nach, das ist allein meine Meinung, die müsst ihr nicht teilen, sie sollen keinen Multiplayer-Modus einbringen, weil ich finde, gewisse Games müssen einfach Singleplayer bleiben. Ja, das ist halt so wie etwas von modernen Games, die haben das so an sich. Okay. Da muss ich dir ein Stück weit widersprechen. Also ich fände es schon toll, wenn es einen Multiplayer hat. Wenn der aber überhand ergreift, fände ich das schade, wenn da auch viel Entwicklungszeit drin verschwendet wird. Genau. Weil der Multiplayer könnte dann so aussehen, dass man mit einem Kollegen sich online trifft und dann in seiner Spielwelt kann rumlaufen oder im anderen Sinne. Da muss nicht gross noch irgendwie Zeug dazukommen. Das ist das Problem, das man dann hat. Es wäre ja wirklich cool, wenn jeder Spieler seine eigene Spielwelt hat, die sich an ihn angepasst hat, die sich entsprechend seine Handlungen verändert hat. Dann kommt doch genau ein Problem auf, wenn ich jetzt mit dir jetzt zum Beispiel spielen will, dann passe ich entweder nicht in deine Welt oder du nicht in meine. Da muss irgendwie muss das gut lösbar sein. Aber grundsätzlich stelle ich mir auch wirklich cool vor. Ich meine, hey, machst du online ab, beide haben ihre coolen Characters, räumst du durch die schöne offene Welt, machst du irgendetwas, kannst einander bei den Quests helfen etc. Irgendwie, es hat ja schon einen Reiz. Ich meine, Multiplayer ist nicht einfach so populär geworden. Also, es ist schwierig, da etwas gut zu umsetzen, aber ich könnte mir zumindest so einen Koop für etwa 2 Spieler könnte ich mir da noch recht interessant vorstellen. Ja, das fände ich, also auf die Art müsste es lösen. Und dann wäre natürlich wie immer, dass ich nicht sehr Freude hätte, wenn das Gameplay einfacher wird. Weil ich so Sachen müssen lesen mit Verringerung der Skills und so. So, Oblivion hat weniger Skills als sein Vorgänger. Und das ist etwas, was ich nie mag. Das So Stichwort Mass Effect. Und das soll es auf keinen Fall bringen. Also soll ich ein bisschen hardcore bleiben und nicht auch noch auf Casual Schienen. Ja, die, die es einfach finden, könnten Schwierigkeitsgrad ab. Also, ja. Das Problem ist eben nicht, dass man zu viele Skills hat, dass man sich verskillen kann und so schnell zu einem Charakter kommt, der wirklich nicht mehr Spass macht, mit dem zu spielen. Dann haben wir sicher noch einen Wunsch, der wahrscheinlich wirklich offensichtlich ist, aber ich will es sicher auch noch schnell erwähnen. Das sind natürlich die Drachen. Drachen bekämpfen ist das eine, das ist cool, imposant, schöne grosse Bossfights, das ist immer toll. Aber auf Drachen fliegen. Genau, ich meine Drachen bekämpfen, das haben wir jetzt schon gehabt seit Fable, das steht wirklich cool gewesen, einen neuen Drachen zum Bekämpfen, ganz am Schluss noch dazu. Aber wir wollen den Drachen jetzt schon implementiert, um einfach fliegen kann. Und zwar einen, den man nicht noch mit Fantasiepunkten muss kaufen, sondern einen, der schon drin ist. Ja. Ich will irgendein Quest-Item oder irgendetwas, das ich kann mein Drachenhorn führen ziehen, reinblasen und dann kommt einfach so ein riesiger Biest mit seinen Flügeln und Bäumen fängt an wackeln und so windet und dann landet das Teil, riesen Fußabdrücke und Schnee wird aufgewirbelt, ich kann dort aufsteigen und dann Schwampgang in die Höhe und dann fliege ich über meine Open World und dann kann ich einfach auf meinem Drachen durch die Welt durchfliegen und irgendetwas machen, ich kann dort den Feuer spucken, kann in der Stadt irgendwie ein paar Leute grillieren. Kreaturen kämpfen und nicht einfach dich von A nach B befördern lassen. Genau, Luftkämpfe gegen andere Drachen. Irgendwie an Ort raufkommen, wo man nur mit dem Drachen kann erreichen kann. Irgendwie so eine Höhle irgendwie mit einem Berg oben, wo es wieder Dungeon oder Quests gibt. Irgend so etwas. Ich denke, da wäre wirklich etwas Cooles. Das wäre ein Killer-Feature, wo man muss rein tun. Mein Drachen fliegen, das wäre echt nice. Wenn sie es so sehr aufgebaut haben mit den Drachen, dann richtig. Genau, dann wirklich gerade richtig und da wäre wirklich etwas Cooles. Ja, ich denke, so kommen wir auch zum Schluss. Für den ersten Podcast ist das sicher ganz anständig von der Länge her. Followt uns auf Twitter, wir haben auch einen YouTube-Channel, wo wir gerne dann noch Videopodcasts und sonstige Videos möchten draufladen. Wir werden die sicher auch immer auf der Page verlinken, die werden wir auch nochmal sagen. Die wäre www.nerdybynerds.wordpress.com. Schaut dort rein, es gibt sicher immer wieder interessante Blogs. Wir haben da noch einige Ideen, die sollen kommen in Zukunft. Es stört euch hoffentlich nicht, dass wir Schweizerdeutsch reden. Genau, richtig. Da ist auch noch etwas zu schreiben bei den Comments. Ja, genau. Wie habt ihr den Podcast gefunden? Was kann man verbessern? Rated uns. Ja. Wie ist es mit dem Schweizerdeutsch? Ja, hoffen ja. Wir sind die Einzigen. Wenn nicht, dann zumindest die Nerdigsten. Genau, und wie immer natürlich Nerdy by Nerds. Ich denke, das ist ein guter Schlusssatz. Wir bedanken uns fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen, merci. Ciao.